Lektion 8, Hörtext 1. Sie hören Nachrichten. Es sei nicht nur eine Gefahr für die Stabilität in Europa, sondern gefährde auch den Weltfrieden. Bonn. Die Bundesregierung plant ab 1. Januar nächsten Jahres die Einführung einer Fahrradsteuer. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle Fahrradbesitzer eine Jahresplakette kaufen und am Fahrrad deutlich sichtbar anbringen müssen. Die Einnahmen aus der neuen Steuer sollen vor allem für den Ausbau des Radwegenetzes in den 5 neuen Ländern verwendet werden. Die Opposition hat gegen die Steuerpläne der Regierung schärfsten Widerstand angekündigt und sprach von einer neuen Steuerlüge. Der Allgemeine Fahrradclub Deutschlands begrüßt zwar den geplanten Radwegebau im Osten, verurteilt aber scharf die geplante Steuer. Statt die Benutzung eines ökologisch sinnvollen Fortbewegungsmittels zu bestrafen, solle man lieber die Kraftfahrzeugsteuer erhöhen. Der Verband der Automobilindustrie dagegen begrüßt die Regierungspläne und sprach von einem ersten Schritt in Richtung Chancengleichheit aller Verkehrsmittel und Verkehrsteilnehmer. Hamburg und München. Der dritte Tag des Schwerpunktstreiks der Hausfrauen zeigte verheerende Auswirkungen. Schon morgens um 8 Uhr waren alle Restaurants und Imbissstuben für den Rest des Tages ausgebucht. Demonstrationen und Kundgebungen führten zum völligen Zusammenbruch des Verkehrs in beiden Städten. Viele Berufstätige kamen verspätet oder gar nicht zur Arbeit. Das Mitbringen von Babys und Kleinkindern an den Arbeitsplatz behinderte vielerorts die Arbeit und hat bereits in Einzelfällen zu Betriebsschließungen geführt. Die Deutsche Hausfrauengewerkschaft sprach von einem durchschlagenden Erfolg des Streiks und kündigte eine Ausweitung und Verschärfung der Kampfmaßnahmen bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen an. Bisher sei vor allem der Arbeitsplatz in Küche und Kinderzimmer betroffen, doch die Schlafzimmer seien keinesfalls tabu. Die Bundesregierung warnte vor den gesamtwirtschaftlichen Schäden des Streiks. Sie appellierte eindringlich an alle Streikenden, nicht durch unbedachte Forderungen und Aktionen die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands auf dem Weltmarkt zu gefährden und sich in dieser schwierigen Zeit auf ihre hausfraulichen, ehelichen und mütterlichen Pflichten zu besinnen. Lausanne. Das Internationale Olympische Komitee hat nach den jüngsten Dopingskandalen eine Verschärfung der Kontrollen bei allen Wettkämpfen beschlossen. Die neuen Richtlinien bringen einschneidende Änderungen des Verlaufs der Spiele. Schon bei der Ankunft im Gastgeberland sollen gründliche Gepäckkontrollen sicherstellen, dass weder Dopingmittel noch vorbereitete Urinproben eingeführt werden. Um mögliche Manipulationen auszuschließen, werden die Sportlerinnen und Sportler in Gefängniszellen und Hochsicherheitstrakts untergebracht. Jeglicher Kontakt mit Bevölkerung, Fans und Presse ist ihnen untersagt. Im Anschluss an die Eröffnungsfeier und vor und nach allen Wettkämpfen sollen unter den kritischen Augen der Öffentlichkeit Urintests durchgeführt werden. Medaillengewinner müssen darüber hinaus den Speiseplan der letzten 3 Jahre offenlegen. Kritiker der neuen Richtlinien sehen die Gefahr einer wachsenden Entfremdung zwischen Athleten und Fans, befürchten eine Bürokratisierung der Spiele und warnen vor gesundheitlichen Schäden. Und noch einmal Bonn. Wie soeben gemeldet wird, hat die Bundesregierung unmittelbar auf die Kritik an der geplanten Fahrradsteuer reagiert und plant jetzt eine allgemeine Mobilitätssteuer, die sämtliche Verkehrsteilnehmer erfassen soll. Ungeklärt ist nur noch die Behandlung von Kindern und Hunden. Regierungssprecher Schönfärber wies Einwände zurück, dass eine solche Mobilitätssteuer gegen das Grundrecht der Freizügigkeit in Artikel 11 des Grundgesetzes verstoße. Wie jede Freiheit habe auch die ungehinderte Bewegungsfreiheit nun einmal ihren Preis. Und nun zum Wetter. Heftige Schneestürme bestimmen am heutigen Sommeranfang das Wetter in ganz